nur ein Kind verliebt und alles war wunderbar. Da bist du Mutter geworden mit zarten 18 Jahren. Ich hab mich gefragt, wie hast du das geschafft? Wie hast mich über die Runden gebracht? Als kleines Kind, da hat man nie was gefällt. Mama, danke schön, dass es dich gibt, das ist wunderschön. Die Zeit mit dir soll ich nie vergehen. Die Jahre sind vergangen, ich bin größer geworden. Ich hab dir Freude gebracht, doch viel öfters große Sorgen. Und in der Schule warst fast mehr als ich. Die Lehrer haben geschimpft über mich, doch richtig böse, das warst du auf mich nie. Mama, danke schön, dass es dich gibt, das ist wunderschön. Mama, danke schön, die Zeit mit dir soll nie vergehen. Heute lebe ich schon seit Jahren in meiner eigenen Welt. Du hast mir beigebracht, was im Leben wirkt.